das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Mühlers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Mühler sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auf den Rädern ab, den Rädern. Das sehen wir auf den Rädern ab, den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den Muntern rein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Wandern, wandern, meine Lust, o wandern. O wandern, wandern, meine Lust, o wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen. Und wandern, und wandern, und wandern, und wandern. Bächlein rauschen wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tal rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit meinem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer dem Bache nach und immer frischer rauschte und immer heller der Bach und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Ist das denn meine Straße? O Bächlein, sprich, wohin, wohin, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Lass singen, Geselle, lass rauschen und wandre fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach. Mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen. War es also gemeint, war es also gemeint? Zur Müllerin hin, so lautete sie: Geld, hab ich's verstanden, hab ich's verstanden. Zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Sie dich geschickt oder hast mich berügt, das möchte ich noch wissen, ob sie dich geschickt, ob sie dich geschickt. Nun, wie es auch mag sein, ich gebe mich drein, was ich such, hab ich gefunden, wie es immer mag sein. Na, arbeit ich frug, nun hab ich genug, für die Hände, fürs Herze, vollauf genug, vollauf genug. Tausend Arme zu rühren, könnt ich brausend die Räder führen, könnt ich wehen durch alle Haine, könnt ich drehen alle Steine. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Ach, wie ist mein Arm so schwach, was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage. Jeder Knappe tut mir's nach, jeder Knappe tut mir's nach. Und da sitz ich in der großen Runde, in der stillen, kühlen Feierstunde. Meister spricht zu allen: Euer Werk hat mir gefallen, euer Werk hat mir gefallen. Und das liebe Mädchen sagt: Allen eine gute Nacht, allen eine gute Nacht. Hätt ich 1000 Arme zu rühren, könnt ich brausen die Räder führen, könnt ich wehen, du alle Heine, könnt ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Schöne Müllerin, merkte meinen treuen keine Blume, ich frage keinen Stern. Sie können mir alle nicht sagen, was ich erfühl so gern. Ich bin ja auch kein Gärtner, die Sterne stehen zu hoch. Mein Bächlein will ich fragen, ob mich mein Herz belog. O Bächlein meiner Liebe, das eine Würzen, das andere heißet Nein. Die beiden Würzen schließen die ganze Welt mir ein. Die beiden Würzen schließen die ganze thank you. in alle Rinden ein. Ich grübe es gern in jeden Kieserstein. Ich möchte sehen auf jedes frische Beet mit Kressen Samen, der es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben: Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ziehen einen jungen Star, bis dass er spricht die Worte rein und klar, bis er sie spricht mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollem heißen Drang. Dann sing er hell durch ihre Fensterscheiben: Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es möcht ich hauchen ein, ich möchte säuseln durch den Regen ein. O leuchtet es auf jedem Blumenstern, trüge es der Duft zu ihr von nah und fern. Ihre Wogen könnt ihr nichts als Räder treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es meinen Wangen müsst man's brennen sehen, zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, wenn jeder Atemzug gibt's laut ihr kund, und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es Morgensterne. ihr Tau betrübten Blümelein. Was schauet ihr die Sonne? Hat es die Nacht so gut gemeint, dass ihr euch schließt und bückt und weint? Na, schüttelt ab der Träume Flor und hebt euch frisch und frei empor in Gottes hellen Morgen. Die Lerse wirbelt in der Luft und aus dem tiefen Herzen ruft die Liebe Leid und Sorgen, die Liebe Leid und Sorgen, Leid und Sorgen. Das schließt sie früh die Laden auf, dann schaut mit Liebesblick hinauf, der Tau in euren Augenein, das sollen meine Tränen sein. Die will ich auf euch weinen, die will ich auf euch weinen. So traulich beisammen im kühlen, hellen Dach. Wir schauten so traulich zusammen hinab in den rieselnden Bach. Der Mond war aufgekommen, die Sternlein hinterdrein, und schauten so traulich zusammen in den silbernen Spiegel hinein. Ich sah nach keinem Monde, nach keinem Sternenschein. Ich schaute nach ihrem Bilde, nach ihren Augen allein. Und sah sie nicken und blicken herauf aus dem Segenbach. Am Ufer die Blauen, sie nickten und blickten ihr nach. Und in den Bach versunken, der ganze Himmel schien und wollte mich mit in seine Tiefe ziehen. Und über den Wolken und Sternen, da rieselte munter der Bach und rief mit Singen und Klingen, Geselle, Geselle mir nach. Da gingen die Augen mir über, da ward es im Spiegel so kraus. Sie sprach, es kommt ein Regen, ade, ich geh nach Haus. Rauschen sein, Räder, stellt euer Brausen ein, all ihr munteren Waldvögelein, groß und klein, endet euer

eine Lampe hab ich gehängt an die Wand. Hab sie umschlungen mit einem grünen Band. Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll. Weiß nicht, wie ich's in Reime zwing. Sehnsucht aller heißesten Schmerz, durfte ich aushauen in Liederscherz. Und wie ich klagte, so süß und fein, glaubt ich doch, mein Leiden wär nicht. Groß ist wohl meines Glückes Last, dass kein Klang auf Erden es in sich fasst, dass kein Klang auf Erden es in sich fasst. Laute Ruhe an dem Nagel hier und Wehten lüften über die Seiten hier und streift eine Biene mit ihren Flügeln dich, da wird mir so bange und es durchschauert mich. Das Band auch hängen so lang. Oft fliegt's um die Seiten mit seufzendem Klang. Ist es der Nachklang meiner Liebespein? Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein? Ist es der Nachklang meiner Liebespein? Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein? Das schöne grüne Band, das es verbleibt hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So sprachst du, Liebchen, heut zu mir, gleich knüpf ich's ab und sende's dir. Nun hab das Grüne gern, nun hab das Grüne gern. Ist auch auch dein ganzer Liebster weiß, soll grün doch haben seinen Preis. Und ich auch hab's gern, und ich auch hab's gern, weil unsere Lieb ist immer grün, weil grün der Hoffnung fernen blühen. Drum haben wir es gern, drum haben wir es gern. Schlinge in die Locken rein, das grüne Band gefällig ein. Du hast ja's grün so gern, du hast ja's grün so gern. Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt, dann weiß ich, wo die Liebe thront. Hab ich's grün erst gern, dann hab ich's grün erst gern. Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier? Bleib trotziger Jäger in deinem Revier. Hier gibt es kein Wehe zu jagen für dich. Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes für mich. Und willst du das zärtliche Rehlein sehen, so lass deine Büchsen im Walde stehen und lass deine kläffenden Hunde zu Haus und lass auf dem Horne den Saus und Braus und schere vom Kinde das struppige Haar, so scheut sich im Garten das Rehlein für wahr. Und schere vom Kinde das struppige Haar, so scheut sich im Garten das Rehlein für wahr. Du bliebest im Walde dazu und ließest die Mühlen und Müller in Ruh. Was taugen die Fischer im grünen Gezweig? Was fehlt denn das Eichhorn im bläulichen Teich? Drum bleibe du trotziger Jäger im Hain und lass mich mit meinen drei Rädern allein. Und willst meinem Schätzen dich machen beliebt, so wisse mein Freund, was die Herzen betrübt. Die Eber, die kommen zu Nacht aus dem Hain und brechen in ihren Kohlgarten ein. Und treten und wühlen herum in dem Feld, die Eber, die schießen, du Jägerheld. Wohin so schnell, so kraus und wild, mein lieber Bach? Heißt du voll Zorn, der frechen Bruder Jäger nach? Kehr um, kehr um. Schielt es deine Müllerin, ihren leichten, losen, kleinen Flattersinn. Kehr um, kehr um, kehr um. Sahst du sie gestern Abend nicht am Tore stehen, mit langem Halse nach der großen Straße sehen? Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus, da steckt ein Sitzamt in den Kopf zum Fenstern aus. Wenn von dem Fang der Jäger lustig zieht nach Haus, da steckt ein Sitzamt in den Kopf zum Fenstern aus. Geh Bächlein hin und sag ihr das, geh Bächlein hin und sag ihr das. Doch sag ihr nicht, hörst du kein Wort von einem traurigen Gesicht. Sag ihr, er schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rohr und bläst den Kindern schöne Tänze und Lieder vor. Sag ihr, er schnitzt bei mir sich eine Pfeife aus Rohr. Sag ihr, er bläst den Kindern schöne Tänze und Lieder vor. Sag ihr's, sag ihr's, sag ihr's. Thank you. Nur so grün, nicht weh, da draußen in der Wald und Feld. Ich möchte die grünen Blätter all pflücken von jedem Zweig. Ich möchte die grünen Gräser all auf einen ganz toten Bleich, auf einen ganz toten Bleich. Farbe du, was siehst mich immer an, so stolz, so keck, so schadenfroh, mich armen, armen, weißen Mann. Ich möchte liegen vor ihrer Tür, im Sturm und unter Regen und Schnee und singen ganz leise bei Tag und Nacht das eine Würzchen Ade, das eine Würzchen Ade. Hört, wenn im alten Jagd und Schall erklingt ihr Fensterlein, schaut sie auch nach mir nicht aus, darf ich doch schauen hinein. Und binde von der Stirn hinab das grüne, grüne Band, das grüne, grüne Band. Ade, ade, und reiche mir zum Abschied deine Hand. Ade, ade, und reiche mir zum Abschied deine Hand. Zum deine Hand. Ihr Blümlein alle, die sie mir gab, euch soll man lieben mit mir ins Grab. Wie seht ihr alle mich an so weh, als ob ihr wüsstet, wie mir geschieht. Ihr Blümlein alle, wie welk, wie blass, ihr Blümlein alle, wovon so nass. Ach, Tränen machen nicht Maien grün, machen tote Liebe nicht wieder blühn. Und Lenz wird kommen und Winter wird gehn, und Blümlein werden im Grase stehn, und Blümlein liegen in meinem Grab, die Blümlein alle, die sie mir gab. Wenn sie wandelt am Hügel vorbei und denkt im Herzen, ihr meint es treu, dann Blümlein alle heraus, heraus, der weiß, kommen der Winter ist aus. Und wenn sie wandelt am Hügel vorbei und denkt im Herzen, ihr meint es treu, dann Blümlein alle heraus, heraus, der Mais kommen, der Winter ist aus, dann Blümlein alle heraus, heraus, der Mais kommen, der Winter ist aus. Damit seine Tränen Den Knaben mir ein. Traktorn schallt aus dem grünen Wald, willig sausen und brausen wohl um dich her. Blick nicht herein, blaue Blümelein, blick nicht herein, blaue Blümelein. Meinem Schläfer die Träume so schwer, ihr macht meinem Schläfer die Träume so schwer. Hinweg von dem Mühlensteg, hinweg, böses Mägdelein, dass in dein Schatten nicht weckt. Wirf mir herein dein Tüchlein fein, wirf mir herein dein Tüchlein fein. Gute Nacht, bis alles wacht. Schlaf aus deine Freude, schlaf aus deine Freude.